solche Dinge taugen nicht für fremde Augen. Ich weiß genau, wohin dein Blick jetzt geht. Voll und ganz auf. Sieh dir meinen Tanz an. Sieh dir vor mir alles ganz ohne Distanz an. Aber eine Sache ist für dich tabu. Diese Dinge taugen nicht für fremde Augen.